schon kommst. Heidi, Heidi, denn da. Die Musik gespielt und sein Jubel lag. Die Mädel, die tanzen, der Kronen gelag. Schatz, Heidi, Heidi, denn da. Und der Schamnapur und der Siesel schaltiert, und bis sie bei Null bleiben, die Hochzeit erhebt.